Es wurde ein geheimes A-Klasse-Funkverkehrprotokoll der Kommandantur der US-amerikanischen pazifischen Streitkräfte veröffentlicht, das die Tätigkeiten der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte im Mai 1980 während des Volksaufstandes in Gwangju von Südkorea zum Inhalt hat. Demnach soll ein Kriegsschiff der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte inmitten des Aufstandes in den südkoreanischen Meeresgewässern die Informationen über das Gebiet Gwangju gesammelt und militärisch gewirkt haben. Dies ging aus einer Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nhan News vom 22. Januar hervor.